Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 69. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Sendung ist unter den denkbar komfortabelsten Produktionsbedingungen entstanden. Schon in Folge 62 hatte ich das Glück, dass sich mein damaliger Sendungsgast Georg Gabler im eigenen Tonstudio, der Gap Music Factory, quasi selbst aufnahm, wodurch ich ungestraft meine Mikrofonkabel daheim vergessen und mich ganz aufs Danebensitzen konzentrieren konnte. Diesmal wurde mir nicht nur erspart, mein Audio-Equipment bis nach Berlin zu schleppen, weil ich dankenswerterweise das Tonstudio von Wortfront benutzen durfte, wo es sich darüber hinaus begab, dass ein Engel namens Roger Stein in mildem Lichte wundersam herabgestiegen die gesamte aufnahmetechnische Betreuung besorgte und mir den Leseteil bereits sendefertig geschnitten übergab, wofür ich nochmals artig danken möchte. Allerdings war da auch nicht allzu viel zu schneiden, denn mein heutiger Sendungsgast heißt Sandra Kreisler. Natur und Geschichte. Man könnte das ganze Verhältnis auch auf die beiden Kardinalbegriffe Natur und Geschichte reduzieren. Und in der Tat war im Nebenamt Goethe einer der größten Naturforscher, Schiller einer der größten Historiker seines Zeitalters. Auch in Goethes Dichtungen dominiert die Natur. Man weiß bei ihm immer, welche Witterung herrscht, welche Tageszeit und Jahreszeit, unter welchem Himmelsstrich man sich befindet, auch wo nicht die geringste Andeutung darüber gemacht wird. Die äußere Atmosphäre, in der seine Menschen atmen, ist um sie ganz ungewollt herumgelegt, hüllt sie ein, wie ein bestimmter Farbenton ein Gemälde. Dies gilt selbst von den abstraktesten Szenen im zweiten Teil des Faust. Auch Schiller ist die landschaftliche Stimmung, das physische Milieu durchaus nicht gleichgültig. Er empfindet es sogar als sehr wirksamen Faktor. Man denke zum Beispiel an den prachtvollen Schluss der Rütli-Szene. Die leere Szene bleibt noch eine Zeit lang offen und zeigt das Schauspiel der aufgehenden Sonne über den Eisgebirgen. Aber es wirkt immer wie dazu gemalt. Und es ist immer nur dorthin zugetan, wo es den Bühneneffekt steigert, gewissermaßen als ein ein- und ausschaltbares Stück Theatermaschinerie. Weswegen es uns, so oft es vorkommt, viel stärker in die Nase geht als bei Goethe. Dies spricht jedoch nicht für Schillers Natursinn, sondern gegen ihn. Denn die echte Natur ist etwas, das zwar immer da ist, aber fast unmerklich. Der See im Tell, das Gewitter in der Jungfrau, der Wald in den Räubern sind fast Figuren des Stücks, die auf dem Theaterzettel stehen könnten. Und dies spricht andererseits für Schillers eminenten Theatersinn. Denn auf der Bühne hat in der Tat nur das Existenzberechtigung, was auch auf dem Theaterzettel stehen könnte. In Schillers Dichtungen dominiert die Geschichte. Goethe ist der Dramatiker der Privatangelegenheiten, Schiller der Dramatiker der welthistorischen Angelegenheiten. Alle seine Stücke haben einen großen politischen Hintergrund, auch seine sogenannten bürgerlichen. Es ist gewissermaßen ein Zufall, dass Karl und Franz Mohr nur die Söhne eines kleinen regierenden Grafen sind und der Präsident und Ferdinand an einem Duodez-Hof leben. Sie reden und handeln alle so, als ob sie die Träger weithin leuchtender, in jedem Geschichtsbuch auffindbarer Namen wären. Umgekehrt ist das Historische bei Goethe bloße Namenssache. Es ist ein Zufall, dass Tasso Tasso heißt. Er würde uns ebenso interessieren, wenn er nicht mit dem Dichter der Gerusalemma Liberata identisch wäre. Und Egmont mutet uns an wie ein bloßer Namensvetter jenes Helden der Niederlande. Diktierer und Diktator. Wir haben schon vorhin auf das Dynamische in Schillers Lebensgang hingewiesen. Seine Entwicklung vollzog sich mit einer Hast und Energie, Überstürztheit und Fieberhaftigkeit, die aus dem dunklen Vorgefühl floss, wenig Zeit zu haben. Jenen permanenten physischen und psychischen Krisenzustand, den man Genialität zu nennen pflegt, überwand er durch ein eminent helles und starkes Dispositionstalent, eine bewunderungswürdige Ökonomie, die mit sehr genau und knapp zugeteilten Kräften so wirtschaftete, dass der Eindruck des Reichtums, der Überfülle, der Verschwendung erzeugt wurde. Während der Arbeit an einem Drama dachte er immer schon an das Nächste. Und war eines vollendet, so kam ohne die geringste Atempause das Folgende daran. Hatte er sich einmal ausnahmsweise nicht sogleich für ein bestimmtes neues Sujet entschieden, so fühlte er sich, wie er selbst es ausdrückte, wie im luftleeren Raume schweben. Ja, er verspürte sogar, ebenfalls nach seinem eigenen Bericht, in Zeiten körperlichen Wohlbefindens ein Nachlassen der Geistestätigkeit und Willenskraft. Wir stoßen hier wieder einmal auf den merkwürdigen Zusammenhang zwischen Krankheit und Produktivität, den wir im ersten Buch erörtert haben. Schon in der äußeren Form der Arbeitsweise zeigte sich der generelle Gegensatz zwischen ihm und Goethe. Dieser hatte in seiner zweiten Lebenshälfte fast nur diktiert, Schiller niemals. Vielmehr schnaubte und stampfte, deklamierte und gestikulierte er beim Dichten in schreckenerregender Weise. Goethe nahm die Kunst überhaupt nicht übermäßig ernst. Er hatte nichts von der bis zu einem gewissen Grade notwendigen Monomanie des Künstlers, dem sein winziger Ausschnitt aus der Gesamttätigkeit der Menschheit den Angelpunkt der Welt bedeutet. So aber war Schiller, hierin dem Schauspieler verwandt. Mit ihm tritt überhaupt das Moment der Arbeit in die Kunst ein, das jener Zeit bisher völlig fremd gewesen war. Der Arbeit in der modernen Bedeutung, als Überwindung von Widerständen, inneren und äußeren, und Einordnung aller Tätigkeit in einen vorausbestimmten Plan. So beschäftigte sich Goethe, trotz unablässigster, sorgfältigster und vielfältigster Wirksamkeit, nie und mit nichts. Er war immer Amateur, Liebhaber, Gelegenheitsdichter, Gelegenheitsdenker, Gelegenheitsforscher. Alles entstand bei ihm scheinbar durch Zufall, obschon nach innerster Notwendigkeit. Er entdeckt heute den Zwischenknochen und schreibt morgen seine Lebensgeschichte oder Teile des Faust, vielleicht aber auch nur irgendeinen ganz gleichgültigen Bericht über Bergwerke oder Unterrichtswesen. Alles ist ihm gleich wichtig, alles ist ihm gleich interessant. Er nimmt sich niemals etwas vor, er lässt sich niemals zu etwas drängen. Er weiß, ist für ihn etwas notwendig, so wird es schon eines Tages von seiner Seele Besitz ergreifen. So paradox es klingt, Goethe, diese ungeheure geistige Energie, die nahezu alles, was vor ihr in menschlichen Köpfen gewesen war, resorbiert und verarbeitet hat, war eigentlich keine aktive, sondern eine träge Natur. Schiller hingegen hat alles aus sich gemacht. Er wirkt daher in gewisser Beziehung moderner. Was hätte er in unserer Zeit, die ihm die Mittel an die Hand gegeben hätte, mit seinem rastlosen Organisationstalent nicht alles ins Leben gerufen? Festspielhäuser, Riesenverlage, Volksbildungsinstitute, Weltjournale. Man könnte sich ihn ganz gut mit Füllfeder und Schreibmaschine als Filmdichter und Radioredner denken. Bei Goethe ist das völlig unvorstellbar. Er ist der letzte große Vertreter der stillen Zeiten. Schiller war ein so vollständiger Dynamiker, dass man sagen darf, er war überhaupt nichts anderes. Alles an ihm war Bewegung. Und das Vehikel, womit er sich und die anderen in Bewegung setzte, war sein Idealismus. Der spezifische Idealismus Schillers ist nichts anderes als der überwältigende Ausdruck seines ungeheuren Temperaments, seiner außerordentlichen persönlichen Spannkräfte. Dieser Idealismus, elementar, schrankenlos, konzessionslos, hat gewissermaßen eine reine Quantitätswirkung. Sein leidenschaftlicher Optimismus war so groß, dass er nur herausschreien konnte, was er zu sagen hatte. Er vermochte nur in Majuskeln zu schreiben. Oscar Wilde sagte einmal, eine Weltkarte, auf der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie lässt die eine Küste aus, an der die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit dort angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Segel dorthin. Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Diese Art des menschlichen Fortschritts hat Schiller sein ganzes Leben hindurch gepredigt. Auf seiner Weltkarte war das Land Utopia die Hauptprovinz. Und in diesem Sinne muss Schiller ein Programm für alle Dichter bilden, weil ohne dieses Programm ein echter Dichter gar nicht möglich ist. Seine Form konnte nie die der anderen werden, denn sie war nur eigens für ihn adaptiert. Aber seine ganze Art zu sehen, zu leben, zu sein, wird immer vorbildlich bleiben. Sein Weg war der Weg nach oben, weg von der Erde, weg vom Gestern, selbst weg vom Heute. Er sah von den Dingen weg, aber nicht in Unwirklichkeiten der Vergangenheit, die nie waren, sondern in Wirklichkeiten der Zukunft, die noch nicht sind. Das war das Poetische an ihm. Denn ein Dichter ist ja schließlich nichts anderes als ein Mensch, der von der Zukunft mehr versteht als von der Gegenwart. Psychologie der romantischen Schule. In diesem Sinne kann man auch sagen, dass Schiller der stärkste und echteste Romantiker seines Zeitalters war, obgleich er von der romantischen Schule so erbittert bekämpft wurde, die in das Geistesleben des ausgehenden Jahrhunderts eine neue Variante einführte. Was ist Romantik? Man sollte glauben, dass die Beantwortung dieser Frage ungemein leicht sei. Romantik, wird man sagen, ist Steigerung und Färbung des Daseins, ist Exotik und Fantastik und dementsprechend ein Zurückgehen auf die Kunstübung und Weltanschauung früherer Zeiten, die noch in einem ornamentierteren, poetischeren Seelenleben wurzelte. Und so meinten es auch anfangs die Dichter und Literaten, die die romantische Schule bildeten, indes nur anfangs. Denn der Uhrzeiger der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Man kann nicht zurück zur Kunst- und Seelenverfassung früherer Zeiten, auch wenn sie vielleicht die lebensvolleren und schöneren waren. Man kann nicht zurück zur Antike, zurück zur Gotik, zurück zur deutschen Renaissance. Man kann nur durch diesen unerfüllbaren Wunsch, dem Weltgefühl und Kunstwollen der jeweiligen Gegenwart eine besondere Färbung verleihen. Dieser Sachverhalt konnte auf die Dauer auch den Romantikern nicht verborgen bleiben, und so wurde denn, umso mehr als sie ihn doch nicht völlig klar erkannten, die ganze romantische Dichtung und Philosophie, ja schon der von ihr aufgestellte Begriff der Romantik, etwas ungemein Verzwicktes, Fragwürdiges und Labyrinthisches, so dass es fast unmöglich ist, ihn zu fassen und zu definieren. Die Romantiker selber vermochten es jedenfalls nicht. Sie waren, obgleich sie glaubten oder vorgaben, zu den Daseinsformen primitiverer Kulturen zurückzustreben, die allermodernsten, kompliziertesten, kritischsten und man muss sogar sagen fantasielosesten Menschen ihrer Zeit. Eine geistige und künstlerische Bewegung, die die Rückkehr zum Altertümlichen und Volkstümlichen, zum kindlichen Träumen und Fabulieren, zur Mystik und naiven Frömmigkeit zu ihrer Parole macht, wird von einer Vereinigung sehr überlegener, sehr raffinierter, sehr intellektueller Dialektiker, Skeptiker und Analytiker ins Leben gerufen. Und schon allein dadurch, dass sie von vornherein als Programm auftritt, wird sie sofort eine Sache aus zweiter Hand. Etwas Übertragenes, Substituiertes, Interpoliertes. Kein Wunder, in einer Zeit, die so aufgeklärt und unterrichtet, subtil und introspektiv war wie keine vorhergehende. Kurz, was bei all diesen geistigen Bemühungen herauskam, war nicht wirkliche Romantik, sondern mit Romantik bedrucktes Papier. Und bei den stärksten Talenten der Schule die virtuos inszenierte Komödie der Romantik. Der Stern dieser Theatertruppe war Ludwig Tieck. Und zwar in ganz wörtlichem Sinn. Er war der hinreißendste Vorleser und Improvisator seiner Zeit. Und es war nur eine Stimme darüber, dass aus ihm, wenn er zur Bühne gegangen wäre, einer der größten Menschendarsteller geworden wäre. Dies übertrug sich auch auf seine Dichtung. Die Figuren in seinen historischen Romanen sind kostümierte Schauspieler. Und seine Lyrik ist nichts als eine prächtige und reiche Requisitenkammer von romantischen Metaphern und Assoziationen. Er war der geniale Akteur der Romantik. Wie Friedrich Schlegel, deren genialer Journalist, und Wilhelm Schlegel, deren genialer Professor war. Es ist in diesem Zusammenhang begreiflich, dass er einer der glänzendsten Vertreter eines Genres wurde, das eigentlich er erst zur vollen Ausbildung gebracht hat, nämlich des Kunstmärchens, das sich infantil stellt, während es in Wirklichkeit Satire ist. Die ganze Romantik Tiecks und fast aller seiner Genossen ist eben bloßer Atelierscherz, ein Maskenball, auf dem sich extreme Rationalisten als Irrationalisten verkleiden. Und Heine umschrieb den Sachverhalt ebenso boshaft wie treffend, als er sagte, Tieck wohnte im Hause Nikolais, eine Etage höher als dieser Mann. Es ist bei ihm alles bewusst und mechanisch, gewollt und konstruiert. Besonders charakteristisch hierfür ist sein berühmter Romanheld William Lovell, in dem er die Figur des Immoralisten zu gestalten versuchte. Dieser nimmt sich vor, ein Wüstling und Bösewicht zu werden, indem er dekretiert: Ich selbst bin das einzige Gesetz in der ganzen Natur, und absolviert gewissenhaft das Pensum, das er sich gestellt hat. Aber wir glauben diesem Privatdozenten der Unmoral kein einziges seiner Laster und Verbrechen. Noch stärker tritt dies bei Friedrich Schlegels Roman Lucinde hervor, von dem Caroline, die Gattin Wilhelms, bemerkte, er sei ein totgeborenes Kind, das der Pedantismus mit der Sünde gezeugt habe. Bei Friedrich störte jedoch der Rationalismus viel weniger als bei Tieck, da seine Haupttätigkeit sich auf philosophische und wissenschaftliche Gebiete erstreckte. Sein Grundmangel lag in etwas anderem, nämlich in der launischen, undichten, rhapsodischen Art seines Denkens und Arbeitens. Er konnte sich, obgleich eine Fülle von originellen und fruchtbaren Ideen in ihm gärte, niemals zu einer umfassenden, einheitlichen Konzeption zusammenraffen. Die Mahlzeiten, die er vorsetzte, bestanden aus lauter höchst pikanten und aparten Hors d'œuvres. Anfangs glaubte er, aus seinem Defekt eine Tugend machen zu können, indem er behauptete, Fragmente sind die eigentliche Form der Universalphilosophie. Aber später schrieb er an seinen Bruder in voller Selbsterkenntnis: Wusstest du nicht, dass ich den Mangel an innerer Kraft immer durch Pläne ersetze? Und dieser sagte von ihm, am Ende beschränkt sich sein ganzes Genie auf mystische Terminologie. Die romantische Ironie. Und wir haben hier in der Tat den sonderbaren Fall, dass eine große geistige Bewegung eine ganz neue Dichtung und Philosophie aus ein paar glänzend geprägten und farbig geschliffenen Schlagworten und Leitvokabeln hervorgewachsen ist. Wir haben uns unter der romantischen Schule ganz einfach die Moderne des ausgehenden 18. Jahrhunderts vorzustellen. Und sie war, wie solche neue Richtungen zumeist zu sein pflegen, sehr selbstbewusst, rechthaberisch und doktrinär und aufs Tiefste überzeugt, die einzig richtige und endgültige Ansicht vom Wesen der Kunst zu besitzen. Sehr betriebsam, propagandasüchtig und tumultuarisch, gegen fast alles Bisherige frondierend und überall Antiquiertheit witternd, offiziell publikumsfeindlich, im Geheimen aber sehr nach großen Auflagen lüstern und emsig bestrebt, Verleger und Zeitungen für sich zu monopolisieren. Und bei all dem doch in ihrem federnden Kampf gegen alles Überlebte, Abgestandene, Ausgelaugte als machtvolle Befreiung wirkend. Vom Sturm und Drang hatten die Romantiker den Ich-Kult übernommen. Die Lehre von der Suprematie des Gefühls, den Hass gegen die Aufklärung und gegen alles Berufsmäßige, die Begeisterung für die deutsche Vergangenheit und die provokante Anpreisung der Regellosigkeit und Illegitimität. An die Expressionisten erinnerten sie darin, dass sie ein sehr ausgeführtes Programm besaßen, das sie aber nicht ausführten, infolge Überbewusstheit und schöpferischer Impotenz, und dass sie sich an einer gesuchten und konfusen, ob schon bedeutend geistreicheren Phraseologie berauschten, mit der sie sich und die Dinge umnebelten. Diese Versuche, alles absichtlich zu entlogisieren und zu chaotisieren, führten schließlich zu gänzlichen Grenzverwischungen zwischen den einzelnen Künsten, zwischen Kunst und Leben, zwischen Philosophie, Poesie und Religion und zwischen den einzelnen Sinneseindrücken. Farben wurden als Töne, Töne als Gerüche empfunden und man träumte von einer Dichtkunst, die höchstens einen allegorischen Sinn im Großen und eine indirekte Wirkung wie Musik habe. Wegen seiner Losgebundenheit von der Kausalität hatten sie auch eine solche Vorliebe für das Märchen. Alles Poetische, sagt Novalis, muss märchenhaft sein. Der Dichter betet den Zufall an. Die Romantisierung des Dramas bestand nach Tiecks Meinung darin, dass das dramatische Gefüge durch epische und lyrische Bestandteile zersetzt werde. Romantisch bedeutet im Jenaer Kreis oft nichts anderes als romanhaft. Und der Roman galt denn auch als die höchste Gestalt des literarischen Kunstwerks, offenbar wegen der zerfließenden Formlosigkeit, die er zu jener Zeit gerade in seinen bedeutendsten Exemplaren zur Schau trug. Der erste in diesem Fache, Jean-Paul, gehörte zu den bestimmenden Outsidern und Sonderlingen mit Ewigkeitsgehalt, wie sie zuweilen in der Weltliteratur aufzutauchen pflegen. Seine Breite, die allerdings aus der Unerschöpflichkeit der Einfälle und Beobachtungen floss, spottete in der Tat jeder festen Begrenzung und Formulierung. Wilhelm Schlegel nannte seine Romane zutreffend Selbstgespräche und seine auf die Spitze getriebene Subjektivität zerreibt wirklich alles Geschaute und Gestaltete zur Privatkonversation. Aber er besaß, was zwischen klassischem Ernst und romantischem Witz sehr selten geworden war, Humor. Dieser ist die reich und hell sprudelnde Quelle seines solitären Schaffens, die aber zugleich alles verflüssigt und auflöst. Die Romantiker aber, zu denen Jean-Paul eigentlich nicht gehört, gingen sogar von der Theorie aus, dass eine Kunst, die die volle Illusion gibt, gar keine wahre Kunst sei, denn diese habe ein freies Spiel zu sein. Daher stellten sie den Grundsatz auf, dass die Illusion durch Ironie, Selbstparodie durchbrochen werden müsse. Dies ist der Sinn der berühmten romantischen Ironie, die schließlich dazu gelangt, alles zur zweiten Potenz zu erheben, sich über ihre Lustigkeit lustig zu machen und ihre Betrachtung zu betrachten. Die Doppellieben. Durch diese universelle Tendenz, alles überlegen von oben anzusehen, mit allem zu spielen, in allem sogleich die Antithese zu erblicken, die es aufhebt, erhielt das damalige Leben eine überaus geistreiche, aber auch frivole Färbung. Dass man auch die erotischen Beziehungen vom ironischen Gesichtspunkt betrachtete, geht aus den zahlreichen Doppellieben hervor, die man geradezu als eine Mode jener Zeit ansprechen kann. Fast immer steht eine Frau zwischen zwei Männern oder ein Mann zwischen zwei Frauen. Caroline Schlegel zwischen Wilhelm und Schelling, Bürger in einer Art Doppelehe zwischen zwei Schwestern, der Prinz Louis Ferdinand von Preußen zwischen der sanften Henriette Fromm und Pauline Wiesel, dem Wunder der Schönheit und der Gemeinheit. Und Novalis liebte sogar gleichzeitig eine Lebende und eine Tote. Die 13-jährig verstorbene Sophie von Kühn und seine Braut Julie von Charpentier, was er sich damit zu erklären suchte, dass Sophie und Julie nur in der Welt der Erscheinungen zwei seien, einst aber im Lande der Erfüllung sich als dieselbe Person offenbaren würden. Auch Schiller schwankte längere Zeit zwischen den beiden Schwestern Wollzogen, Lotte und Line, in Weimar hießen damals fast alle Weiber Charlotte oder Caroline, bis das Fräulein Caroline von Dacheröden klärte und vermittelte, die aber selber ihr Herz zwischen Wilhelm von Humboldt und Karl von La Roche geteilt hatte. Und dieser vermochte sich wieder zwischen ihr und der schönen Berliner Jüdin Henriette Herz nicht zu entscheiden, der späteren Seelenfreundin Schleiermachers. Die unromantische Romantik. Wir haben im ersten Buche darzulegen versucht, dass die ganze Geschichte der Neuzeit nichts anderes enthält als die Steigerung und Übersteigerung des rationalistischen Prinzips in seiner Anwendung auf alle Lebensgebiete. Darum nennen wir diesen Entwicklungsgang die Krisis der europäischen Seele. Und wir glauben optimistischerweise, dass diese Krisis durch das heilkräftige Trauma des Weltkriegs nunmehr überwunden und ein neues Weltalter angebrochen ist. Wir haben aber auch schon gelegentlich angedeutet, dass die sogenannten Gegenbewegungen, die im Laufe der Neuzeit periodisch hervorgetreten sind, um nichts weniger rationalistisch waren als der Rationalismus, den sie bekämpften. Vielmehr verhielt es sich bloß so, dass in gewissen Zeiträumen der Verstand nackt und triumphierend auftrat, während er in anderen Momenten Gewissensbisse verspürte. Moralische, weil er immer ein utilitaristisches Element enthält, ästhetische, weil er die Fantasie erstickt, religiöse, weil er antimystisch, diesseitig und en faux atheistisch ist und sich daher vor sich selber zu maskieren suchte. Derartige Gegenströmungen waren die Barocke, die auf den Humanismus reagierte, die Empfindsamkeit, die auf die Aufklärung reagierte, die Romantik, die auf den Klassizismus reagierte, die Neuromantik des Farnesiekel, die auf den Naturalismus reagierte. Nicht selten waren diese romantischen Reaktionsbewegungen sogar noch viel verstandesmäßiger, erdachter, konstruierter, bewusster als die vorhergehenden realistischen, die oft mit der Gewalt einer Naturkraft hervorbrachen, in ihrem elementaren Drang nach Klarheit, Wahrheit und Wirklichkeit. In ihrem Kampf gegen den Klassizismus hat es die Romantik nicht vermocht, einen Gegenstil zu schaffen. Vielmehr hat sie bloß die Auflösung alles Stils erreicht. Und was das Wichtigste und zugleich Sonderbarste ist, sie war überhaupt nur eine Spielart des Klassizismus. Rudolf Heim nennt in seinem bis heute nicht überholten Fundamentalwerk über die romantische Schule Hölderlin einen Seitentrieb der romantischen Poesie. Man könnte diese Bezeichnung umkehren und die gesamte romantische Schule einen Seitentrieb der klassischen Poesie nennen. Ihre ganze Kunstrevolution war nichts als ein Vertauschen der Stichworte, Umdrehen der Pointen und Jonglieren mit antithetischen Begriffspaaren, eine Spiegelfechterei mit Nomenklaturen, virtuose dialektische Schaumschlägerei und kalte Gegenrechnung. Das Artistenexperiment, ob man auch anders könne. Und eigentlich nicht einmal das. In seinen Gemäldebeschreibungen sagt Friedrich Schlegel: Ernste und strenge Formen in bestimmten Umrissen, die scharf heraustreten. Keine Malerei aus Hell-Dunkel und Schmutz in Nacht- und Schlagschatten, sondern reine Verhältnisse und Masse von Farben wie in deutlichen Akkorden. Das ist der Stil, welcher mir ausschließend gefällt. Das hätte auch Winkelmann schreiben können. Und in der Tat bezeichnete es Friedrich als sein Ideal, der Winkelmann der griechischen Poesie zu werden. Ganz in diesem Sinne erklärte er die griechische Poesie für den Kanon der natürlichen Poesie, der für alle Zeiten und Völker ein gültiges Gesetz und allgemeines Urbild sei, und forderte kategorisch die Rückkehr zur Griechheit. Über seinen Bruder Wilhelm schrieb Goethe an Heinrich Meyer: So viel ich habe wahrnehmen können, ist er in ästhetischen Haupt- und Grundideen mit uns einig. Beide Brüder stellten Iphigenie und Tasso hoch über Götz und Werther und erblickten in den Räubern ein rohes und barbarisches Produkt. Wilhelm ist in seinen lyrischen Dichtungen vollkommener Klassizist, und zwar bereits Epigone, nämlich Schillerkopist, während Tiecks Prosa sehr stark von Goethe beeinflusst ist. Friedrichs Alarkos und Wilhelms Ion, beide von Goethe aufgeführt, sind von der untadeligsten klassischen Farblosigkeit und Langeweile. Umgekehrt ist Schillers Spieltheorie vollkommen romantisch. Sätze wie: Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, könnten ganz gut von Friedrich Schlegel sein. Dass die Romantiker später gegen Schiller so heftig Front machten, hatte seinen äußerlichen Grund in dem Bruch zwischen ihm und den beiden Schlegel, die jedoch fortfuhren, Goethe aufs Höchste zu preisen, obgleich er zweifellos gegen Schiller gehalten der unsentimentalische Dichter war. Auch der batavische Plato Franz Hemsterhuis, in dem sie den Begründer der romantischen Philosophie verehrten, hatte erklärt, die Griechen seien das Idealvolk gewesen und von da sei die Entwicklung nur abwärts gegangen. Und so bestand der höchste, ob schon verhüllte Gipfel der romantischen Ironie vielleicht darin, dass die romantische Schule ganz unromantisch war. Liebe Sandra, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Danke, es hat Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Naja, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, wenn du das jetzt meinst. Aber, insofern, als dass, wenn ich den Namen höre, mein Herz ein bisschen aufstrahlt. Wo kommt das her? Das speist sich aus verschiedenen Quellen, wie es so schön heißt. Also einerseits war er einfach ein genialer Kritiker. Von ihm kommt der schöne Satz, den man immer wieder wiederholen kann. Das Theater fing um 8 Uhr an. Als ich nach 3 Stunden auf die Uhr blickte, war es 8:30. Was ich einfach einen genialen Satz finde, weil man genau weiß, was es bedeutet. Ich finde ihn einfach sehr gescheit und sehr humorvoll. Und der Humor ist immer für mich das Wichtigste. Und ich mag gescheite Menschen. Und ich habe auch... Mir macht es nichts, wenn jemand so ein bisschen überheblich mit seiner Gescheitheit umgeht, wenn die Gescheitheit wirklich da ist, und das ist sie bei ihm. Friedell vertritt sehr oft überraschende Standpunkte, zum Beispiel eben die unromantische Romantik. Da muss ich ehrlich gestehen, ich glaube ihm das einfach unbesehen, bin aber selber zu ungebildet, um da wirklich zu sagen, er hat recht oder er hat nicht recht. Ich find's aber immer von vornherein schon mal toll, wenn jemand einen originellen Standpunkt hat und den auch so virtuos zu belegen weiß. An manchen Stellen kommt mir Friedell selbst ein bisschen romantisch vor. In der Passage, die du gerade gelesen hast, betrifft das den Satz über den Ersten Weltkrieg. Das glaube ich nicht, dass das romantisch ist. Weil, also für meiner Definition nach, ich weiß jetzt nicht, ob das mit ihm konform gehen würde, aber für mich ist ein romantischer Gedanke einer, wo du verschiedene Möglichkeiten hast und dich für die romantische Sicht entscheidest. Und ich glaube nicht, dass er sich für eine bestimmte Sicht entschieden hat, sondern ich glaube, das war einfach aus der Zeit heraus. Man hat das war ein ungemeines Ding und man hat das natürlich als Katharsis begriffen und gedacht, okay, jetzt haben wir das alles irgendwie durchgemacht und jetzt gehen wir da geläutert daraus hervor. Er kann ja nicht, also auf Englisch sagt man, hindsight is always 60-60, also nach hinten hast du nie viel Dioptrien. Da siehst du immer alles perfekt. Aber wie soll er das gewusst haben können? Das ist einfach aus der Zeit heraus zu verstehen, dass man das einfach so geglaubt hat. An manchen Stellen kommt das dann natürlich sehr tragisch, weil er lässt das Buch auch mit einer sehr positiven Aussicht enden. Ja, so ging es ja vielen. Er spricht da von einem Licht und einem neuen Zeitalter, das heranbrechen würde. Ja, klar. So ging es vielen und es haben viele zu der Zeit eine Meinung vertreten, wo wir heute, nachdem wir wissen, was ist, sagen, ah, das ist irgendwie versteckt faschistoid und das ist gefährlich und so darf man nicht denken. Das konnten die damals nicht wissen. Also ich würde ihm das nicht eine Sekunde vorwerfen. Es hat sich sehr oft auch die Sicht geändert. Also sehr vieles, was Friedell noch unbedacht hingeschrieben hat, also so denke ich zum Beispiel an einfach Nationalitäten, Pauschalierungen, die Franzosen, der Russe und so, schreibt er durchaus seine Genieverherrlichung. Und dann sind natürlich auch Sätze drin, die heute als Antisemitismen rüberkommen. Ja, aber auch hier ist es so, also ich meine, er war ganz sicher kein Antisemit, ganz davon abgesehen, dass er sowieso auch Jude war, aber ich denke halt, das erklärt sich aus der Zeit heraus. Man hat die Dinge damals anders verstanden und genauso wie manche Historiker behaupten, dass man früher verschiedene Farben nicht sehen konnte. Also ich weiß, dass ich habe irgendwo mal gelesen, dass im Mittelalter sehr viel Gelb und Lila getragen wurde, weil das halt Farben waren, die plötzlich so neu entstanden sind im Wahrnehmungsbewusstsein. Und ich denke, genauso ist es mit diversen Äußerungen, wo man bitte vor 20 oder wenn man heute mit einem 80-Jährigen spricht, dann versteht der nicht und er versteht einfach nicht, warum man ihm sagt, du darfst nicht sagen Neger, du musst sagen Schwarzer. Das ist unangenehm, sowas tut man nicht. Das begreift der nicht, weil er einfach aus einer völlig anderen Zeit kommt. Und genauso war es damals mit Antisemitismus und dem Friedell. Manche Sachen waren einfach noch nicht klar. Es hat auch was zu tun mit der Besetzung dieser Begriffe. Also übrigens, entschuldige, ist bei Frauenfeindlichkeit ganz ähnlich. Also wenn ich mir anschaue, was manche Lieder auch von Georg Kreisler oder von Gerhard Bronner für frauenfeindliche Äußerungen haben, wo du echt mit den Ohren schlackerst. Aber die sind gar nicht frauenfeindlich, die kennen es einfach nicht anders, sie begreifen es nicht anders. Man kann Leuten nur Dinge vorwerfen, von denen sie es besser wissen könnten. Und man kann ein bisschen lernen, vielleicht vorsichtiger zu sein? Inwiefern? In den Positionen, die man bezieht und in den Formulierungen. Das weiß ich nicht, ob man das lernen kann. Weil er hat ja auch gesagt in diesem Text, wie in jeder Zeit, wenn eine neue kommt, tritt sie sehr absolutistisch und mit der Wir haben jetzt die Wahrheit gefunden. Und das ist so ein ursächliches Gefühl. Das denken wir heute auch. Also ich weiß jetzt hier in Deutschland diese ganze Anti-Atom-Geschichte. Natürlich hat es etliche Menschen gegeben, die das schon vor 20 Jahren gewusst haben, aber dass es so ein mainstreamiges, überzeugendes, dass das jeder wirklich weiß, das ist neu. Und jetzt sagt jeder, das ist genau das Richtige. Und ich weiß es nicht, in 500 Jahren kommt man vielleicht drauf, dass es ein kompletter Blödsinn war, weil... Ich weiß nicht, ob es einem Menschen überhaupt gegeben ist, vorsichtiger zu sein mit Überzeugungen, wenn man überzeugt ist. Okay. Weißt du, bist überzeugt, bist überzeugt. So ist das. Also stehen dazu. Gut, das hat Friedell getan. Das kann man wohl sagen. Und das ist doch authentisch. Das ist doch authentisch. Also das ist mir auch sehr nah, muss ich sagen. Ich bin ja auch, ich neige ja auch eher dazu, ein bisschen apodiktisch zu sein, zu sagen, das ist jetzt so und ich weiß, dass das so ist. Und ich kann aber dann auch mit genau der gleichen Überzeugung, wenn ich irgendwann gelernt habe, dass ich Unrecht habe, sagen, ich habe Unrecht. Und das halt ändern. Aber ich finde, also Vorsichtel und Rücksichtel ist wach. Du hast das Buch gelesen, die Kulturgeschichte der Neuzeit? Vor gefühlten 500 Jahren, ja. Hat dir diese Lesung jetzt Lust gemacht, das Buch nochmal in die Hand zu nehmen? Ja, unbedingt. Ich weiß auch schon, dass ich werde jetzt gucken. Ich habe ja jetzt seit neuestem mein E-Book, damit man nicht so viel mitschleppen muss auf Urlaub, wenn man 10 Bücher mitnimmt, so wie ich. Und ich werde mir es gleich besorgen, weil es genau das hat es getan. Ich habe mir gedacht, scheiße, das hast alles schon wieder vergessen. Du musst es echt nochmal lesen. Ich bin kein großer Freund der E-Books aus mehreren Gründen. Das eine ist diese Löschungsaktion. Davon weiß ich nichts. Amazon hat einige Bücher verkauft fürs E-Book, für das sie dann die Rechte nicht hatten. Und nachdem sie die Prozesse verloren haben, haben sie die Bücher von den E-Books der User wieder runtergenommen. Wie können sie das machen? Das können sie doch nicht machen. Doch, das können sie schon machen. Wenn du online bist, wenn du deine Updates machst. Ach so, das haben sie getan und sie haben es passenderweise unter anderem mit Orwell's 1984 gemacht. Das wusste ich nicht. Der zweite Grund ist, dass man die Dinge in der Sonne schwer lesen kann. Das kommt drauf an. Du musst ein altes, billiges haben ohne Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Und dann kannst du es in strahlender Sonne lesen. Das ist ja das Schöne dran. Sonst hätte ich es auch nicht. Aber gerade bei diesem Werk von Friedel zahlt sich's, kann sich's schon auszahlen angesichts. Ich habe einige solche Wälzer. Ja. Ich habe einige solche Wälzer und ich bin im Urlaub ein außer Lesen sonst nicht viel tun. Und das heißt, ich schleppe mich immer tot mit irgendwelchen Büchern und dann bin ich zu faul, sie zurückzuschleppen und dann lasse ich sie dort und dann bin ich unglücklich, dass ich sie nicht mehr habe und dafür ist E-Book einfach super. Und so werde ich es auch mit dem Friedel machen. Du liest sehr viel, du hast sehr viel mit geschriebenen Texten zu tun. Wie gefällt dir die Sprache des Friedel? Also ich, das ist sehr mein Ding. Ich habe es gerne, wenn jemand einen überbordenden Wortschatz bedient. Das finde ich schon mal sehr schön. Für mich ist es so, das ist mir jetzt auch beim Lesen wieder aufgefallen, es zieht einen so hinein. Zuerst liest du irgendwie einen Satz, dann liest du den nächsten Satz und auf einmal willst du gar nicht mehr aufhören und du bist so beschäftigt mit Denken, mit Mitdenken, dass alles andere weg ist. Und das habe ich sehr gern. Ich habe sowieso eine Neigung, wenn ich etwas lese, also jetzt nicht laut, sondern still, wenn ich laut lese, sowieso, also so jetzt was vorlese, aber auch wenn ich still lese, klappen sich irgendwie meine Ohren zu. Mein Mann kann vorbeigehen, irgendwas sagen, ich höre das gar nicht. Und das passiert mir, wenn es so geschrieben ist, wie zum Beispiel das von Friedel. Das ist, da ist man so drin, man wird richtig eingesaugt. Und das finde ich super. Würdest du sagen, dass dich dieses Buch beim ersten Lesen beeinflusst hat? Beeinflusst weiß ich nicht. Ich bin leider, fangen wir andersrum an. Ich kenne Menschen, die merken sich unglaublich viel, die haben ganz, ganz viel Speicherplatz und das geht sehr oft auf Kosten des Arbeitsspeichers. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe einen wahnsinnigen Arbeitsspeicher, ich kann irrsinnig schnell auf irrsinnig viel gleichzeitig reagieren, aber mein Merkspeicher ist ziemlich schlecht. Das heißt, ich habe auch jetzt, das was ich jetzt gelesen habe, ich habe mich auch nicht an eine Zeile mehr erinnert, nichts. Bei dem Buch kann ich mich in erster Linie an Sachen erinnern, die mich damals, als ich noch fast ein Kind war, so tief beeindruckt haben. Und das waren vor allem die blumigen Beschreibungen von mittelalterlichen Städten, von Speisekarten. Das hat mich sehr beeindruckt und das weiß ich auch noch. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das Buch, also ich könnte nicht belegen, dass es mich beeinflusst hätte. Ich weiß nur, dass ich es mir gemerkt habe in Teilen und ich weiß, dass ich ein extrem positives Gefühl, du hast gesagt, lies doch was aus der Kulturgeschichte der Neuzeit und ich habe gesagt, ja! Und ich kann mich eben an nichts mehr erinnern von dem Buch, das weiß ich noch. Aber das heißt, ich nehme mal an, es hat mich irgendwie beeinflusst, aber ich könnte überhaupt nicht belegen, wo, wie, wann, warum, so. Wenn man solchen Büchern wieder begegnet, kommt es vor, dass man enttäuscht ist. Diesen Eindruck habe ich jetzt bei dir nicht. Nein, aber das ist mir auch, sind mir schon ab und zu mal passiert, aber sehr selten. Was mir öfter passiert, ist, dass ich ein Buch lese, was mich irgendwie gar nicht anspricht und dann nehme ich es 4, 5, 10 Jahre später nochmal in die Hand und verstehe überhaupt nicht, dass ich nicht hingerissen war von dem Buch. Ich glaube, dass es bei vielen Büchern, bei guten Büchern, auch eine ganz bestimmte Zeit gibt, in der man sie lesen muss. Und wenn man diese Zeit nicht erwischt, dann passt das Buch nicht. Und das liegt aber dann nicht an dem Buch, sondern das liegt an der Zeit, in der man es gelesen hat. Also für mich ist eines der hervorragendsten Beispiele für sowas ist zum Beispiel das Goldene Notizbuch von der Doris Lessing. Das sollte jede Frau mal gelesen haben, vielleicht auch jeder Mann. Aber wenn man es irgendwann liest, kann es auch gut sein, dass es einen langweilt, nicht anspricht, nicht berührt, gar nichts. Wenn man es im richtigen Moment liest, ist das ein Buch, das trägt man sein ganzes Leben mit rum. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich bei der Kulturgeschichte auch so ist, weil das ist bei fast allen guten Büchern so, glaube ich. Mir fällt natürlich auf beim Lesen, dass es auch ein sehr eitles Buch ist. Er ist wahnsinnig überzeugt von sich und er sagt, das ist so und nicht anders. Und ich kann mit Eitelkeit, in manchen Fällen kann ich mit Eitelkeit, gerade mit männlicher, ich behaupte ja, dass männliche Eitelkeit etwas fundamental anderes ist als weibliche Eitelkeit, weil männliche Eitelkeit eher dazu neigt, vor lauter Eitelkeit die Welt nicht mehr zu sehen. Es gibt aber auch eitle Männer, die eitel sind und trotzdem um sich herum noch Menschen und Gefühle und Dinge wahrnehmen können. Dazu zähle ich den Friedel. Und wenn ich sehe, dass jemand wirklich so durch und durch gescheit ist, kann ich ihm die Eitelkeit verzeihen. Und das macht ihn dann für mich sogar noch ein bisschen, ja, ein bisschen menschlicher, ein bisschen lebendiger. Ich finde, dass diese Eitelkeit gepaart auch vor allem mit dem Humor, der dabei ist. Und das ist ja auch sehr schwierig. Also eitel und humorvoll zu sein, ist ja viel seltener als entweder humorvoll oder eitel zu sein. Und das, bei ihm finde ich das voll okay, dass er so eitel ist. Darf er ruhig sein. Hat mein Sanctus. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Sandra Kreisler. Aufnahmetechnik Roger Stein. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 27. Oktober 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.